Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über Dinge, die wir eigentlich nicht tun, und zwar Sport. Auch ganz viele das ist das Stunden. Schöne, das ist das Schöne an Videogames, da kann man seine Fantasies nachleben, die man vorher nicht macht, nämlich Sport unter anderem. Wir reden heute über Sport bzw. Rennspiele. Und da ich das immer nicht alleine machen will, sind wie immer der Markus und der Jürgen dabei. Hallo! Servus. Hi. Habt ihr eigentlich irgendwelche mögt ihr Sportspiele und Rennspiele eigentlich? Durchaus, könnt ihr damit was anfangen? Wenn sie gut gemacht sind, ja. Kommt okay. Drauf an, wie sie gemacht sind und was für eine Art von Sportspiel. Das ist bei mir genauso tatsächlich. Ich bin kein sonderlich großer Fan von den Dingern, aber ich habe dann nach Recherche, nach so einem kleinen bisschen Recherche gemerkt, ich habe mehr gespielt, als ich eigentlich gedacht hätte. Mehr als ich zugeben will, musste ich feststellen. Mehr als ich zugeben will eigentlich. Schon, ja. Ja gut, und was bei mir jetzt schon nicht überraschend ist, sind bei mir in erster Linie Fußballspiele gewesen. Bei Sportspielen ist es so, es gibt Milliarden von Sportspielen da draußen. Es gibt American Football, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, und ich glaube, ihr beide auch nicht. Nö. Es gibt Australian Football, ist das wohl dieselbe? Es gibt Baseball Games, habt ihr Baseball Games gespielt? Ich glaube, Ich habe nur das Baseball-Minigame bei Wii Sports gespielt. Ja, genau, das habe ich auch gespielt unter anderem. Das einzige Baseballspiel, was ich tatsächlich gespielt habe, was ich tatsächlich mal gespielt habe für mehr als 20 Minuten, war Winnie Pooh Baseball Derby. Hab ich das schon ewig hier, als ich jetzt gespielt habe. Hast du gegen die ganzen Figuren aus dem 100 Morgenbad musstest du Baseball spielen. Unter anderem auch Christopher Effin Robin, der dich zerstört hat die ganze Zeit. War ja auch gut. Endgegner. Das war der Endgegner tatsächlich, der letzte Gegner im Spiel. Basketball Games, da bin ich tatsächlich überrascht, da habe ich relativ, also ich kenne halt NBA, wir alle kennen die NBA Games, ist klar. Ja, logisch. Ich habe damals mit Freunden Slam Dunk gespielt, falls ihr das kennt. Ja, klar. Markus, weißt du, was Slam Dunk ist? Ach, nee, sagt mir jetzt gerade nichts. Slam Dunk ist so, eigentlich ist es ein japanischer Sportmanga. Und daraus haben sie halt auch Games gemacht. Das ist halt so die Casual-Variante davon, kannst du sagen. Das war ganz oder nett. Eben NBA Jam. Oder NBA Jam, richtig. NBA Jam war ganz cool, weil das habe ich auch damals eigentlich gern gespielt gehabt. Weil es war so mehr so die Arcade-Variante. Es war mehr Fun. Du hast ja keine Ahnung, aus 3 Meter Entfernung für den Dunk schon hochspringen können. Ja. Richtig, ja, und sowas habe ich. Das hätte ich mir halt für Space Jam gewünscht, dass es da kein vernünftiges Videospiel zu gab, verstehe ich nicht. Es gab nie eins zu Space Jam, das hat mich auch. Es gibt, glaube ich, welche? Es gibt ein Space Jam, glaube ich, PlayStation 1 Generation. Ich glaube, es gibt auch eins für Super Nintendo, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht sicher. Mein Basketball-Sportspiel. Gab es da echt eins? Es gab, Moment. Ja, es gab für PlayStation 1 von Warner Brothers ein Space Jam-Spiel. Dann ist es mir nie in die Pfoten gekommen. Tatsächlich gab es für die PlayStation 1. Das ist mein erstes Basketball-Spiel gewesen. Da werde ich mich doch wohl dran erinnern. Und Sega Saturn gab es auch eins. What the fuck? Okay, das wusste ich nicht tatsächlich. Das ist tatsächlich ein Basketballspiel. Mein erstes Sportspiel war aber ein ganz anderes, nämlich auf den Game Boy Blades of Steel, Eishockey. Oh, auf den legendären 100% definitiv legit lizenzierten 100-in-1 Games. Ja. da war immer Blades of Steel mit dabei. Schon, ja. Und das habe ich immer sehr gerne gezockt, weil das für seine Zeit echt gute Grafik hatte. Tennis. Das hieß auch einfach nur Tennis. Ja. Auch für den Game Boy. Auch in diesem 100-in-1 Modul drin gewesen. Immer. Und das waren so zwei Sportspiele, die habe ich schon als kleiner Stöpsel gezockt. Mein erstes war entweder F1 Racing für den Game Boy damals. Also Formel 1 Racing. Das erinnere ich mich noch, weil du hattest, großartig waren. Wenn du abgebogen bist in die Kurve. Das war so geil. Das habe ich heute noch im Schädel. Entweder das, dann hatte ich noch ein Motocross-Game, wo du Stunts machen konntest. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. War das nicht Excitebike? Ja, es war Excitebike für den Game Boy damals, das weiß ich auch noch. Da habe ich immer nur 2 Stunts gemacht, bin gestorben und das Spiel ausgemacht. Ja, es ist. Das war richtig, richtig anspruchsvoll tatsächlich. Du musstest dich richtig konzentrieren beim Zocken. Ja. Sonst hat es überhaupt nicht funktioniert. Mario Tennis. Das selbstverständlich war es. Mario macht ja auch 1000 Sportsachen. Mario Tennis habe ich gespielt gehabt. Das weiß ich noch. Ja, das habe ich auf dem N64 bis zur kalten Vergasung gespielt. Ehrlich, krass. Ich habe mit allen Figuren alle Pokale. Dann kriegst du nämlich die extra schweren Cups. Und da habe ich nochmal die alle geholt mit allen Figuren. Ich habe das Spiel cool. So... Ich habe da alles rausgezockt. Ich habe da komplett die Scheiße aus dem... aus Mario Tennis 64. Das war das Spiel. Oh, war das mein Spiel. So, jetzt weiß ich endlich mein offiziell erstes Sportspiel, das ich hatte. Welches war deins? Nintendo World Cup. Ah, Ninja-Fußballer. Ja. Stimmt. Also da war Tackling und Foulen geil animiert. Ja, und die Superschüsse nicht vergessen, die waren auch geil. Ja. Oh ja, das war auch cool, das stimmt. Von der Liste her gibt es da noch Cricket. Ich habe keine Ahnung, wie Cricket funktioniert. Ich habe den Sinn von Cricket nie verstanden. Ich auch nicht. Bei Eishockey muss ich tatsächlich sagen, ich bin Fan der NHL-Games. Ich mag die NHL-Games, ich weiß nicht warum. Ich habe damals mit einem Kumpel auf der PlayStation 2, ich glaube NHL 2003 oder so gespielt. Auf der PS2 und da konnte man sich prügeln, das weiß ich noch. Das kannst du in jedem Eishockey-Spiel. Ja, das kannst du in jedem, dann kommen wir nicht prügeln. Wir haben halt wirklich stundenlang zusammen NHL gespielt, weil das so Fun gemacht hat. Ich weiß auch nicht, wieso ich das so gut fand. Da gibt es halt auch diese, also es gibt halt wie FIFA, die NHLs gibt es halt auch bis zur bitteren Unendlichkeit. Ja, ich komme ja aus einer Eishockey-Stadt, aus Krefeld, ja. Und ja. Deshalb haben meine Kumpels, die viel mehr mit Eishockey anfangen können als ich, wie gesagt, ich bin mehr auf der Fußballseite. Habe ich mit denen auch ständig NHL gespielt, ja. Es war schon cool. Es war schon, also ich von den NHL-Games muss ich sagen, die mag ich von diesen EA-Sports-Games tatsächlich am liebsten. Weil die aus irgendeinem Grund fasziniert mich dieses Eishockey. Ich ja, weiß warum auch nicht, warum. Also da bin ich eher cool. So bei Fußball tatsächlich, wenn es um diese EA-Sports-Dinger geht. Mit FIFA ist es, also hieß ja früher FIFA, jetzt heißt es, glaube ich, das ist jetzt Football Club FC. EAFC. Weil sie den Namen verloren haben, das ich sehr witzig finde. Ja, aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil wenn wir bei Fußball sind, gab es erstmal auf dem Super Nintendo Super Soccer. Das kenne ich auch noch, ja. Das Fußballspiel mit dem besten Soundtrack. Ja. Gott, war das gut. Und das haben auch mal für das Spiel haben mein Kumpel und ich die Schule geschwänzt, Alter. Das war, haben wir Super Soccer gespielt, wie die Dummen. Es war Wahnsinn. Und dann gab es dann den Vorgänger von Pro Evolution Soccer, International Superstar Soccer. Stimmt, ja, den gab es auch noch. Das darf man auch nur so aussprechen übrigens. Und International Superstar Soccer. Ja, das ist ja wirklich, immer wenn du ins Hauptmenü gekommen bist, kam immer International. Und das war Wahnsinn. Und ich habe den 64er Teil, also ich habe nicht die Super Nintendo Variante, was glaube ich das erste gewesen ist. Ich habe das auf dem N64 gespielt, auch da wie Mario Tennis. Ich glaube, das sind so mit die zwei Spiele auf dem N64, die ich am meisten gezockt habe. International Superstar Soccer und Mario Tennis. Ich konnte bei International Superstar Soccer, konnte ich auf den höchsten Schwierigkeitsgrad alle platt machen. Das war mir egal, der Computer war mir nicht gewachsen. Ich war so gut in dem Scheißspiel. Irre. Von Fußballgames her bin ich, also kenne ich nur das, dann kenne ich noch das Mario-Ding. Das ist damals Mario auf dem Smash Gamecube Football, ist richtig gutes Mario Spiel. Mario Smash Football, ja. was ganz cool gewesen sein soll, richtig? Ja. Ist das beste Arcade-Fußballspiel, das es gibt. Ja, und dann halt das übliche FIFA und halt Pro Evolution Soccer. Ja, Pro Evolution Soccer ist ja lustig, leider tot heutzutage. Ja, ja. Das war krass, wo damals Pro Evo rauskam. Und tatsächlich FIFA angefechtet hat, vom Thron gestoßen hat, jahrelang. Ja, es hat seinen Höhepunkt tatsächlich gefunden mit Pro Evolution Soccer 6, 5 und 6. Mhm. Weil die waren, da haben sie noch die meisten Lizenzen gehabt. Also FIFA hat ja die meisten Lizenzen, weil sie nur mal die FIFA-Lizenzen hatten. Und EA hält ja heute noch die meisten Lizenzen. Aber Konami hat zu dem Zeitpunkt zumindest ein paar Lizenzen sich ergattern können. Nicht die von der Bundesliga, deshalb hieß Bayern zum Beispiel Rekordmeister, ja, fantastisch. Weshalb auch der Kommentator, wenn du mit dem Bayern Tor geschossen hast, dann, und hier, das war das 1-0 für Rekordmeister. Fantastisch. Diese einzelnen Aufnahmen sind immer geil. Und immer, wenn du diese kurze Ladepause hattest, wenn der Name geladen werden musste, fantastisch. Ja, absolut großartig. Aber wie gesagt, 5 und 6 waren so gut. Die haben auch den Manager-Modus sehr viel besser gehabt, als ein FIFA zu der Zeit hatte. Und das war richtig gut. Und die Ballphysik war besser. Und die haben halt nur das Problem gehabt, dass FIFA den größeren Namen hatte und halt die Lizenzen. Sonst hätte Pro Evo alles rasiert. Ja, irgendwann hat, glaube ich, Pro Evo ein Scheiß-Game rausgehauen. Das war der Tod der Serie. Ja, die haben dann ein Live-Service-Game rausgebracht. Und stell dir vor, es hat nicht funktioniert. Das war dann der Tod der Reihe. Sehen können? Nein, Markus, also ich war schockiert, war ich. Also mich hat es aus allen Wolken geholt. Aber ich fand an der Reihe tatsächlich immer diesen Management-Aspekt noch richtig geil. Ja, ich spiele ja bis heute FIFA. Ja, also ich bin einer dieser Idioten, die jedes Jahr das neue FIFA kauft, weil ich immer die neuen Trikots und die neuen Ratings des Spielers brauche. Nee, den neuen Patch kaufst. Ja, richtig, ich kaufe immer den neuen Patch quasi. Und ich bin Teil des Problems, gebe ich gerne zu, aber ich bin nur mal ein Sucker dafür. Ist halt einfach so. Und ich spiele nur Manager-Modus. Nur. Weil ich überhaupt keinen Bock habe, da mit den Online-Schwitzern irgendwie was zu tun zu haben. Wie genau funktioniert der eigentlich? Du suchst ein Team aus und managst es und spielst dann die Spiele, oder? Du übernimmst halt ein Team als Trainer, ja, egal welches. Kannst auch irgendwo, keine Ahnung, kannst auch irgendwo in Brasilien die Mannschaft übernehmen. Und dann hast du halt, je nachdem welchen Verein du nimmst, hast du halt ein bestimmtes Budget. Und damit kaufst du dann die Spieler ein und du hast dein Trainingszentrum, wo du die Leute hochtrainierst. Und du kannst die Spiele selber spielen oder es halt simulieren lassen. Das Simulieren lassen ist natürlich interessanter, weil du da nicht so viel Einfluss darauf hast, wie die Saison verläuft, weil wenn du selber spielst, gewinnst du ja immer. Ich persönlich spiele meistens nur die K.O.-Runden. Also wenn mein Team in die K.O.-Runde kommt. Ansonsten versuche ich so wenig wie möglich selber zu spielen, weil sonst werde ich ja immer Meister und alles. Aber am Ende des Tages geht es darum, Spieler hochzutrainieren. Du hast auch eine Jugendakademie und ein Scouting-System. Also du kannst da richtig quasi eine neue Legende für deinen Verein scouten, wenn du so willst. Und du kannst immer, ich glaube, 8 Saisons spielen und dann ist es vorbei. Und dann kannst du quasi von vorne anfangen. Oder du kannst eine Spielerkarriere machen. Also du baust dann meistens dich selber. Nur, dass du halt ungefähr dass die Figur eine Milliarde mal besser Fußball spielen kann als du und noch 17 ist und halt die Karriere halt spielen. Und du solltest halt nicht halt, keine Ahnung, wenn du wie ich Bayern-Fan bist, ihn trotzdem erstmal nicht zum FC Bayern stecken, weil der kleine Popel erstmal keine Spielzeit bekommen wird und dann wird er nicht besser. Das muss ich hocharbeiten, ich verstehe. Ja, du musst halt, also wenn du halt, keine Ahnung, für Bayern, Real Madrid oder wen auch immer Großes spielen willst, solltest du schon an deinem Rating arbeiten. Und wenn du in den Spielen... unter der Million kommst du nicht auf den Platz. Quasi. Ich meine, du kannst dich durch Trainings halt schon reinarbeiten, aber am Anfang, die ersten ein, zwei Saisons spielst du teilweise nur die Trainings und das ist dann langweilig. Deshalb geh lieber irgendwo, keine Ahnung, in die zweite Liga oder sowas in irgendeinem Land, muss ja nicht die zweite Bundesliga sein, und arbeite dich da hoch. Da in den ersten ein, zwei Jahren nimmst du dann gewaltig an Ratings zu. Du fängst dann mit, keine Ahnung, 65er Rating oder sowas an. Und nach zwei, drei Jahren bist du dann schon, kratzt dann schon langsam an der 80 und dann kannst du schon eher gucken, dass du da Richtung Bayern, Barcelona oder wo auch immer hingehst. Also ist auch schon ganz nett gemacht. Habt ihr die Football Manager Games jemals gespielt? Eins, ja. Also die sind das Problem ist, dass sie auf der Konsole zumindest früher ungefähr 700 Jahre lange Ladezeiten hatten und dass die Steuerung unendlich frummelig war Und das da ich kein PC-Gamer bin, weil auf dem PC, ich glaube, ich würde immer irgendwie nebenbei Manager, Fußball-Manager-Game zocken. weil auf der Konsole kannst du es vergessen. Ist halt einfach scheiße. Ja. Und also tatsächlich, das hat mich gebrochen, die langen Ladezeiten. Ja. Und wie gesagt, wenn ich PC-Gamer wäre, hätte ich sie auf jeden Fall gespielt. Da würde ich auch immer in aktuellen spielen, ganz bestimmt sogar. Aber deshalb fällt das leider für mich flach. Gut. Das war mein Plädoyer zu FIFA. Von den FIFA-Games habe ich gespielt FIFA 99, weil das mir irgendjemand mal gebrannt gegeben hatte. Und ich erinnere mich noch mit der Mannschaft Ulm. Und vor allem dem Spieler H. van der Haar, ich weiß nicht, ob der wirklich so hieß, habe ich Rekordtore von 20-0 erzielt, weil du diesen wunderschönen, immer noch die Version hast, dass du in die untere Ecke laufen konntest und du hast immer getroffen. Fuck egal, du hast immer getroffen. Also bin ich vorgestürmt und habe geschossen. Und die Demo, diese fantastische Demo zu der Fußball-WM 2002 von McDonald's in Japan, die wir von McDonald's gekriegt haben. Richtig, ja genau. Die hab ich zu Tode gespielt. Die war cool. Deutschland oder Japan konntest du spielen. Ja, mehr konntest du gar nicht, aber man hat die Scheiße da rausgezockt, warum auch immer. Keine Ahnung wieso, aber ich habe die Scheiße aus diesem Game rausgespielt. Ich fand das so cool. Ich weiß nicht wieso, ich hatte da richtig Spaß mit. Ansonsten halt von den allgemeinen Fußball-Games kann ich relativ wenig anfangen. Wie schaut es bei dir aus, Markus? Bis auf den Manager-Teil, den du da gespielt hast. Irgendwo mir mal geliehen. Ich habe nie eins selbst gekauft. Immer geliehen, so lange gespielt, bis ich keinen Bock mehr hatte und dann zurückgegeben. Ja, ein bisschen mehr Wirtschaft hätte schon gut getan. Dann hätte ich mir auch bestimmt das ein oder andere gekauft. Ja, glaube ich dir. Auf jeden Fall, aber ja. Ich bin in anderen Sportsünden dafür versumpft. Dinge, die ich im realen Leben noch nicht mal angucken würde. Welche? WWE. Die Wrestling Games. Wrestling Games sind schon geil, ehrlich gesagt. Ich fand Wrestling die Games so sind schon geil. Nice. Da gibt es ein paar sehr, sehr gute, aber auch einen Haufen Müll. Ich war da meistens eher damit beschäftigt, ich war immer damit beschäftigt, nur einen Wrestler mit immer damit beschäftigt, den perfekten Walkout zu kreieren, anstatt wirklich die Matches zu zocken. Na, ich habe Wrestling es geliebt, Games gibt die Matches zu zocken. Also mir war egal, was sonst noch drum war. Ich wollte den Wrestler und ich wollte einfach irgendwem auf die Schnauze geben. Was ich damals gespielt habe tatsächlich, habe ich damals mit einem Kumpel gespielt, wir haben das zusammen gespielt, war Royal Rumble. Also WWF Royal Rumble für Super Nintendo. Sie haben uns geprügelt und ich bin immer aus dem Ring gerannt und habe einen Stuhl genommen und habe ihn verprügelt damit. Weil Royal Rumble ist auch immer die beste Möglichkeit mit Kumpels, wenn du ein WWE-Spiel spielst. Ja, das haben wir damals immer zusammen gespielt. Weil da kannst du einstellen, dass du immer zwei im Ring hast. Also nicht, dass du einen festen Wrestler hast und wenn der raus ist, guckst du nur noch zu. Und dadurch geht das Match halt ewig und das ist halt voll geil. Und du hast halt immer verschiedene Figuren. Die WWE-Games sind mittlerweile bei 88 Stück. Also es sind ein paar, die man sich auch. Ja, die letzten zwei, drei Inkarnationen waren leider scheiße. Die erholen sich gerade wieder davon. Ja, sind ein paar gute dabei, aber ein Haufen. Die erholen sich gerade wirklich wieder davon. Ich glaube, irgendeins, das war so infamous, weil es so dermaßen verbuggt war. Ja, es ist vor zwei Jahren, glaube ich, das WWE gewesen. Das war komplett kaputt. Du kannst auch in Ruhe die alten Dinger spielen, solange du nicht Wert drauflegst. Die neuesten Wrestler ist zu kennen. Ich will doch sowieso nur bei Undertaker, The Rock, John Cena, Hulk Hogan. Aber mehr brauchst du doch sagen, gar nicht. Durch die Videospiele bin ich damals in den 90ern auf diese ganzen Serien und Filme, die Hulk Hogan gedreht hat, aufmerksam geworden. Oh Gott, ich habe die einfach nur geguckt, weil ich den aus dem Videospiel kannte. Hallo, Thunder in Paradise ist ein legendärer Trash-Klassiker. Der ist so Trash, der ist so gut. Wie hieß der mit Christopher Lloyd? War das Thunder Paradise? Ich weiß es nicht. Nee, Thunder Paradise ist die Serie gewesen. Das war Knight Rider auf dem Wasser. Ah, stimmt. Ja. Ja, genau. Ja, mit dem Boot. Ja. Das war so bescheuert. Die Serie war richtig scheiße, aber auf eine total charmante Art. Die war nicht scheiße. Die war so schlecht, dass sie schon wieder gut sein musste. Das meine ich ja damit. Das ist ein absoluter Trash-Klassiker. Ich habe ihn geliebt. Das ist so geil. Der Ritter aus dem All, by the way, mit Hulk Hogan und Christopher Lloyd. Furchtbarer Film, aber. Hat da nicht der Undertaker sogar einen Gastauftritt gehabt? Ja, hat er gehabt als Hutch. Ja, ja. Absoluter Schrott, aber richtig gut. Mein Lieblings-Wrestling-Game ist aber nicht von der WWE. Nicht? Welches dann? Def Jam, Fight for New York. Okay, ja, Def Jam, of course. Ja, ja, 100%. Sich mit Rappern so auf die Schnauze hauen. Ja, das war so geil, das stimmt. Unglaublich geil, vor allem weil das Kampfsystem richtig durchdacht war. Du hast deine eigene Figur gehabt. Ist das jetzt noch ein Sportspiel oder ist es dann schon Prügler gewesen? Ich dachte immer, das ist so. Man könnte als beides, es ist so eine Mischung. Es ist eine Mischung daraus. Also du hast eine Story gehabt. Ich meine, es war keine tiefgründige, super tiefe Story. Das waren einfach nur rivalisierende Hip-Hopper, die halt verschiedene Teams hatten und gegeneinander dann gefightet haben. Aber du hast halt dieses Wrestling-Kampfsystem gehabt, deshalb habe ich es jetzt hier auch im Cast mit dabei. War richtig nice. Und halt vom Label von Def Jam, das heißt, du hast Method Man gehabt, Redman, du hast Jean-Paul gehabt und Snoop Dogg war dabei und. Ja. Richtig geil. Und du konntest so ein bisschen deinen eigenen Kampfstil dabei entwickeln und das Kampfsystem war sehr viel deeper, als man denken möchte. Und die ganze Inszenierung mit dem Hip-Hop, und wenn du Geld verdient hast, konntest du dich halt immer hübscher machen mit immer teureren Klamotten und so und teurerem Bling-Bling. Das Spiel ist so 2000er, dass es kracht. Es ist so 2004, es ist so übel. Dash Jam Fight von New York ist, glaube ich, das bekannteste. Ja, es gab den ersten Teil, der war noch viel mehr Wrestling, tatsächlich. Du hast Rapstar, Vendetta, Fight von New York und Icon. Ja, und Icon hat die Reihe getötet. Icon hat die Reihe komplett gekillt. Da war es nämlich so, dass du auf einmal dich auf den Beat prügeln musstest, weil die sich mehr auf die Musiklabel-Roots konzentrieren wollten. Und dann musstest du auf einmal im Beat des Tracks auf einmal prügeln. Und es war halt total dämlich. Und weil während Fight for New York waren richtig brutal, ja, jetzt nicht Mortal Kombat brutal, aber brutal. Aber es war schon ordentlich brutal. Ja, also du hast die Schläge richtig gespürt. Und du konntest bei Submission konntest du halt auch den sogar in Anführungszeichen die Knochen brechen und alles, das war schon richtig cool. Also ist für mich so halb Wrestling, halb Prügelspiel. Ich kann es auch gerne, wenn wir mal einen Prügelspiel-Podcast machen, gerne nochmal erwähnen. Oh ja, bitte lass uns einen machen. Ich finde, man kann das Spiel in beiden erwähnen, weil es halt ein total untergegangener Hidden Gem ist. Ist es, absolut. Und du hast hier Christopher Judge als einen der Hauptcharaktere gehabt. Muss ich sagen, mir ist es jetzt erst wieder in Erinnerung gekommen, als du es erwähnt hast. Death Jam von New York warst halt der beste Kumpel von D-Mob und das war halt der Charakter von Christopher Judge. Du hast ihm das Leben gerettet, der ist halt das Gegenstück eben zu Snoop Dogg gewesen, ja, mit seiner Crew. Und weil du ihm das Leben gerettet hast, gehörst du jetzt halt einfach zu seiner Gang dazu. Ah ja, Danny Trejo war auch mit dabei, fällt mir gerade ein. Danny Trejo, Exhibit, Crazy Legs, Lil Flip, Def Jam Recordings. Und alle Rapper haben sich in der Story selbst synchronisiert. Ja. Geil. Ist richtig, richtig fun gewesen damals. Selbst Jean Paul, den du mit seinem jamaikanischen Akzent überhaupt nicht verstehst. Hey Mann! Ja, mega. Also, wenn man irgendwie an dieses Game noch drankommt, spielt es. Es ist einer der besten Gangster-Prügelspiele, die es gibt. Wenn man halt auf diesen Hip-Hop-Gangster-Flair steht. Wenn man auf diesen Hip-Hop-Gangster steht, ja, richtig. Also ich weiß noch, wir haben das damals bei einem Kumpel, bei einem Geburtstag, der hatte das frisch gekriegt. Und wir saßen da, ich glaube, zu 6 oder zu 7 und haben abwechselnd uns gegenseitig auf die Fresse gehauen mit irgendwelchen Wrestlern. Es war fantastisch. Es war absolut großartig. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Game, auf jeden Fall. Selbst für mich, der nicht so nicht der Hip-Hop-Fan ist, ich hatte Spaß, weil die Finisher waren halt einfach nur übel. Und die Finisher, Alter, die standen, Fatalities kaum was nach, Mann. Ja, ja, die waren richtig übel, aber richtig gut. Dann haben wir noch, Markus hat gesagt, er hatte die Wrestling. Welche Wrestling-Games hast du gespielt, Markus? Die WWEs? Nur die WWEs habe ich alle. Nur die WWEs gespielt, bis. Wie hieß es? V2K irgendwie. Ja, die sind. Da gab es ja etliche Ableger. Da gibt es etliche Ableger von, auf jeden Fall. Namen waren mir damals egal. Ich wollte einfach nur Wrestler. Blöd gesagt, ich wollte komisch angezogene Typen und Frauen haben, die sich gegenseitig Stühle über die Rübe ziehen. Ja, ich habe halt damals WWE auf DSF geguckt und deshalb kannte ich auch die Charaktere. Deshalb war es für mich eigentlich noch viel cooler. Es ist noch viel geiler, glaube ich dir. Ich liebe den Undertaker, ist zusammen mit so Hulk Hogan mein Lieblingswrestler. Ja. Solange der Undertaker dabei ist, spiele ich es gerne. Ja, cool. Ich habe, wie gesagt, nur dieses Super Nintendo Game gespielt damals. Gesehen habe ich ein bisschen was. Ich fand es sehr interessant, dass die Dinger alle so gut, also die neueren, die 2K-Dinger, eine Karriere haben, wo du deinen eigenen Wrestler aufziehen kannst und gegen die ganzen großen Leute kämpfst. Ja, yeah, großartig. Die Steuerung ist halt für mich eine reizende Katastrophe von dem, was ich gesehen habe. Au! Die Spiele machen trotzdem Fun. Dann gibt es zu der Liste von den ganzen Sportspielen, gibt es natürlich auch Golf-Games. Das einzige Golf-Game, was ich jemals gespielt habe, war Mario Golf. Mario Golf. Mehr habe ich nicht gespielt. Und ich habe einige Tiger Woods Demos gespielt, die halt immer mal auf den Demo-CDs waren. Ich weiß nicht, ob das gilt, aber ich schätze mal schon, das Kirby Golf Game. Natürlich zählt das. Das habe ich noch gespielt. Das ist ein Golf? Das Kirby Golf Minigame. Ja, das habe ich noch gespielt. Aber ansonsten Golf halt Mario. Wobei ich sagen muss, habt ihr das letzte Mario Golf Spiel gespielt? Ja, ja. Nee. Nicht? Also es läuft ab wie Pokémon. Es ist eine Pokémon-Story mit Golf. Es ist völlig bescheuert. Team Rocket kommt und will dir deinen Golfball wegnehmen? Es hat so einen Vibe. Du kommst so in ein Camp rein, hast dein eigenes Zimmer, lernst du die Charaktere kennen und gehst so auf Golftour. Und wieso fühlt sich das an wie Pokémon? The fuck? Gut. Da gab es das Game Boy Color Game von Mario Tennis und das ist ein richtiges RPG gewesen. Auch Mario ein total Tennis oder Golf? Untergegangenes Ding. Du meinst Golf, richtig? Mario Tennis meine ich in dem Fall, Verzeihung. Mario Tennis. Das habe ich komplett vergessen. Es gab Mario Tennis für den Game Boy Color und ich glaube, das gibt es sogar im Switch Online mit drin. Das ist ein komplettes Rollenspiel. Das ist das letzte Mario Tennis auch, das Ace. Das Ace ist witzig, weil Wario und Waluigi finden den. Wie heißt es? Wie hieß der? Nicht der Infinity Gauntlet, sondern Infinity Racket. Kein Scheiß. Mit Gems drin und so weiter und lösen damit den Kataklysmus aus. Kein Müll, komplett. Es ist da drin. Völlig bescheuert. Völlig irre. Von Tennisspielen, wenn wir gerade schon dabei sind, kenne ich eigentlich auch nur die Mario-Dinge. Pong, wir kennen alle Pong. Jeder von uns hat irgendwann in seinem Leben mal Pong gespielt. Wenn du nicht Pong gespielt hast, weiß ich nicht, wo du groß geworden bist. Jeder von uns hat irgendwo mal in der Classic Collection Pong gespielt. Wenn auch nur für 5 Minuten. Wollte ich gerade sagen, für 5 Minuten hast du doch wieder ausgemacht. Jeder hat von Pong geredet, also hast du es dir mal angeguckt. Ja, logisch. Ja. Wii Sports auf jeden Fall, da habe ich lang Sports gespielt, weil ich das cool fand, ehrlich gesagt. So sehr ich die Wii-Steuerung gehasst habe, das Wii Sports war cool. Weil es auch darauf ausgelegt war. Ja, logisch. Das war was so damit auch funktioniert der einzige hat. Sport, den ich zu dem Zeitpunkt, als das Ding rausgekommen ist, gemacht habe. Ich habe Wii Sports eingeschmissen, habe Sport gemacht und mir immer schön geredet, so, jetzt muss ich nicht mehr echt Sport machen gehen. Ich habe ja jetzt eine Stunde Sport gemacht. Danke, Videogames. Aber da habe ich wirklich täglich eine Stunde Sport gemacht damit. Muss ich ehrlich zugeben. Kannst du, ja. Wii Sports war cool. Wii Sports Resort war auch noch ziemlich geil, die abgedatete Fassung davon war ziemlich cool. Das für die Switch, die haben sie, glaube ich, komplett ruiniert und haben es danach vergraben. Redet keiner mehr drüber. Wo du diesen extrem das Problem bei dem war halt einfach, dass es so unausgereift gewirkt hat, als hätten die keine gute Idee für die Joy-Cons gehabt und einfach das alte Spiel nochmal aufgewärmt rausbringen wollten. Und es hat ja sogar eine Disziplin gefehlt, die im Original dabei war. Ich weiß gar nicht mehr welche, Bowling, glaube ich. Und das wurde dann nachgeliefert, ja. Ich weiß nicht, irgendeine Sportart musste auf jeden Fall noch nachgereicht werden später. Und dementsprechend ist es komplett untergegangen. Und das Fußball da drin war schrecklich. Ja, Das habe ich auch gehört, dass das furchtbar war. Nee, dafür musstest du dir die Schlaufe ums Bein binden. Okay, das ist echt furchtbar. Okay, das Fußball habe ich nie gespielt. Ich auch nicht. Das gab es ja nur für die Switch. Für die Switch, die Variante, ja, braucht kein Mensch. Switch Sports, was schon so schwer auszusprechen ist. Nintendo Switch Sports. Switch Sports. Ja. Dann gab's. Vielleicht lege ich mir aber Switch Sports nochmal zu. Hey, so komme ich täglich zu einer Stunde Sport, nachdem meine Wii jetzt mal ihren Geist aufgegeben hat. Kannst doch in die Luft treten, hast du genau denselben Effekt. Ich spiele Fußball mit meiner Wii. Warum? Weil sie kaputt ist. Ja, genau. Weil du kannst du nicht gegentreten. Richtig, sehe ich kaputt. dann gibt es noch Snowboarding-Games, wovon ich eigentlich nur ein einziges gespielt habe, weil es den geilen Soundtrack hatte. Snowboard Kids. Und das war SSX. Nein, SSX, das habe ich gespielt. It's tricky, it's tricky. Oh, ja, SSX tricky. Das Einzige, Stunde was ich gespielt habe, um Snowboard Games. Snowboard Kids. Nur Snowboard Kids sagt mir gar nichts. Was ist das? Snowboard Kids ist das beste Snowboard-Spiel, das es gibt. Punkt. Okay. Punkt. Nee, das war fürs N64. Du hast so Chibi-Anime-Charaktere gehabt und hast halt einfach Mario Kart-mäßig Snowboard gefahren. Und das war geil. Auch mit dem Murder-Soundtrack. Einfach mal reinhören. Ist halt nicht so wie bei SSX, so poppig-rockig, sondern also N64 ja, fun-mäßig. SSX war so das Skateboard-Game der Snowboard-Games ja. irgendwie. Das Snowboard-Game, das so ist wie Tony Hawk. Ja, SSX war quasi Tony Hawk, ja. Ja, SSX war Tony Hawk, 100%. Und du hast, sobald du den Titel hörst, schon wieder diesen Soundtrack im Kopf. Oh ja, mega gut. Ja, davor gab es auch auf den N64 1080 Snowboarding. Ja. Von den Skate-Games, Tony Hawk. Ja, gut. Ja, Tony Hawk, Case Closed. Also da muss man, glaube ich, nicht so viel drüber sagen. Murder Soundtrack. Der Punk-Rock-Soundtrack bei jedem Tony Hawk war einfach nur mega geil. Ja, das absolut, Gameplay war so fluffig. Das konntest du nicht besser machen. Und es ist so 100%. Schade, dass sie halt mit dem, ich glaube, der Fünfer war es, der vor ein paar Jahren rauskam, alles zerstört haben, was sie je an Legacy aufgebaut haben. Der 5er ist so schlecht, den mochte niemand, weil er verbuggt war, weil er kacke war. Und sich scheiße gesteuert hat. Ja. Und die versuchen, da haben das ja mit so der HD-Collection ein bisschen versucht zu kitten, hat aber nicht so richtig funktioniert. Ja, sie haben halt Teil 1 und Teil 2 in die erste Collection gehauen, was halt der Favorite ist von dem Teil 2, weil Teil 2 einfach fantastisch ist, weil den ich am meisten gespielt habe. Den Underground 2 gespielt, aber der 2er hat definitiv den besseren Soundtrack. Den und Underground 2. Ich habe Underground 2 geliebt. Underground war so herrlich geliebt. Trashig. Es war so geil, wo du diesen State Park aufbaust mit Bam Marijuana und so weiter, die waren da alle drin, die ganzen Gastauftritte. Mega geil einfach nur. Ich habe da so Spaß mit gehabt, weil das so abgefahren war. Es war so. Ja, dass du wirklich Bam Margera von Jackass dabei hattest. Das ist so random gewesen eigentlich. Da hattest du wirklich also das war 100% 2000er. Ja. Das hat so gelebt in den 2000ern. Es war so geil, dieses wie ist der Punkrock-Soundtrack auf so Anfang der 2000er so gewesen. Hast ja vor allem Sum 41 mit dem Soundtrack gehabt, ja? Seinerzeit die große Punkrock-Band gewesen. Ich höre es jetzt schon wieder im Hintergrund. Geil. So geil. Es ist Tony Hawk, hallo. Das sind die besten Skate-Games, die es gibt. Wobei ich sagen muss, Skate 1 und 2 sind beide sehr gut. Da bin ich Skate mit der Steuerung nie warm geworden. Skate 3 ist so ein bisschen... es ist zu EA. Skate 3 ist zu EA. Skate 1 und 2 sind noch richtig gut. Skate 3 ist zu EA. Das neue Skate, was ja jetzt ein Free-to-Play-Game ist, netter Ansatz, ja, aber es ist immer noch zu EA. Das ist das Problem. Man, anders kann ich nicht sagen. Es ist immer noch zu EA. Leider. Dann gibt es übrigens eine Sparte, die jeder von uns schon mal gesehen hat. Eine Sportsparte an Sportgames, die unglaublich gut sind, die sich auch aus irgendeinem Grund verkauft haben. Und zwar, kennt ihr noch die Skispring-WM-Games? Ja, logisch. Richtig. Oh mein Gott, Markus, kennst du dich auch noch? Skispringen und Biathlon und der ganze Schrott. Ich bin nicht raus. Generell das die ganzen Winter Games Collections von den RTL. Ja, ja. Alle von RTL und die alle dann irgendwann auf der Computer mit Spiele versoftet wurden. Ja, ja. Einfach mit und, die waren Mist. Alle sterbenslangweilig. Die waren alle schlecht, die waren alle sterbenslangweilig und niemand sollte die Dinger spielen. Absolut nicht. Dann gibt es natürlich die großartigen. Leider gibt es die nicht mehr. Die Mario in Sonic Olympics Games. Die waren cool. Die Olympics. Das waren eigentlich die besten Olympics Games, wenn du dir überlegst. Die waren cool. Ja, ja, die klar. Die haben Charme gehabt. Die haben gut funktioniert. Die waren schön arcadig. Aber die haben sich halt dann, die haben sich dann irgendwann halt, ich denke mal, totgelaufen. Keine Ahnung. Mit dem letzten haben sie sich, glaube ich, ruiniert. Ja, oder vielleicht ist auch die Kooperation mit halt dem Olympischen Spielen zu Ende gegangen. Weiß man ja nicht. Es war auch wieder eine Minispielsammlung, ist klar. Aber die haben schon Fun gemacht. Vor allem war es zum ersten Mal, dass Mario und Sonic in einem Game drin waren, was halt mindblowing. Ja, da konntest du hier fechten mit Peach gegen Sonic. Das war sehr lustig, ja. Ja, es war sehr, sehr cool auf jeden Fall. Markus, hast du die gespielt? Kennst du die? Nee, die kenne ich tatsächlich auch nicht. Du kennst nicht die Mario und Sonic Olympic Games? Das wundert mich aber. Nein, ich hatte eins bei der Wii, die ich gebraucht gekauft habe, mit dabei. Hab's aber nie gespielt. Okay. Ja, die größten Sportgames, also halt, sind eigentlich die sogenannten Racing Games, kannst du sagen. Racing und FIFA sind, glaube ich, die größten. Ja, von definitiv. Es ist so. Von den Racing Games. Mario gibt es Kart. Milliarden. Es gibt Mario Kart. Es gibt. Muss ja auch unterscheiden, was für eine Art von Racing Game. Ja, Fun Racer. Arcade Racer. Es gibt Fun Racer. Richtig. Gerade eben, wo wir reden, hier wurde das neue Forza Horizon angekündigt, was in Japan spielt. Ich bin sehr gespannt. Ich mag Forza Horizon. Da mochte ich das in den vierten, habe ich gern gespielt, der, wo du durch England gefahren bist. Der war cool. Und natürlich auch, wie hieß diese fantastische Reihe auf den Super Nintendo, die dann aufs N64 kam. Ha! Muss dann auch so ein was war es mit Futuristic Racern? Wipeout? Den Namen vergessen. Oder was meinst du? So ähnlich. Wie hießen die? Da bist du mit Charakter durch die Gegend gerast. Oh Gott. Das Ding hat auch auf jeden Fall richtig Fun gemacht gehabt. Mit so futuristischen Autos. Da gab's viele. Ich komme nicht drauf, was du meinst. Ha, mir fällt's nicht mehr das ein. Das eine Rennspiel, das mit den Autos. Und den Charakteren. und den Charakteren auf jeden Fall. F irgendwas. F-Zero. F-Zero war es, richtig. Ja, genau. F-Zero war geil. Das hatte auch einen geilen Soundtrack F-Zero, damals. F-Zero, ja, da war der Charakter auch in Smash-Dingsbums mit. Ja, richtig. Captain richtig, Falcon. Ja. Ja, genau, richtig. Captain Falcon. Die sind absolut großartig gewesen. Also das für Klassiker. Es gibt auch so 100 Elimination Race für PS Plus, aber die, du weißt. Ja, ja, das ist sogar richtig gut. Ja. Habe ich auch gehört. Du hast natürlich auch diese ganzen. F-Zero, hieß es jetzt 100 oder 99? 99. Ja, ja. Das spiele ich immer mal wieder zwischendurch. Das ist echt lustig. Ja, denselben Modus haben sie dann auch eingebaut in dem neuen Mario Kart. Und das ist der beste Modus, den sie eingebaut haben, in meinen Augen. Ja, Mario Kart sowieso König der Funracer. Da ist nie jemand wirklich rangekommen. Nee, außer, würde ich sagen. Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing ist für mich auf Augenhöhe mit Mario Kart. Was ist mit für die PlayStation damals, worüber Rob immer geredet hat aus dem Crash Team Racing? Crash Team Racing. Oder meinst du Chocobo Racing? Nee, Crash Team Racing meine ich. Crash Team Racing. Das ist ja über Chocobo Racing reden wir nicht. Crash Team Racing, natürlich ein ziemlich guter Klassiker, war aber genauso wie Crash Bandicoot seinerzeit sehr schwer und nicht gerade einsteigerfreundlich. Aber wenn du kein Nintendo hattest, War es noch die geilste Alternative zu Mario Kart? Crash Team Racing ist schon ein guter Racer. Da kann man nichts gegen sagen. Es ist ein gutes Spiel. Aber um es vernünftig fahren zu können, da musstest du halt fahren können. Und nicht wie bei, nehmen wir mal ruhig Mario Kart. Also außer das erste Mario Kart auf dem SNES, das war echt schwer. Aber schon auf 64 war das recht einsteigerfreundlich. Absolut, ja. Von den Fun-Racern tatsächlich. Ja, da gibt es doch die von Sonic, die zumindest sehr beliebt sind, meines Wissens. Sonic Racing Transformed die und so weiter. Die sind sehr beliebt, ja, aber die habe ich nie gespielt. Ich auch nicht, aber die sollen sehr gut sein. Ja. Crazy Taxi. Ist es wirklich absolut ein Racing-Game? Ich glaube, ich würde schon als Racing-Game einordnen, ja. Weil du racest ja mit deinem Taxi. Ja, da muss aber auch hier, das ist Outrun, da muss ja Outrun dann fast auch schon mitrechnen. Schon, ja, so ein bisschen schon, tatsächlich, ja. Wir haben halt die üblichen. Du hast natürlich ohne Ende Formel 1 Games gehabt. Unendliche Formel 1 Games, richtig. Wie gesagt, auch das schon das für den Gameboy, was ich damals gespielt habe. Du hast, glaube ich, eins der aktuellsten gespielt, hast du gesagt. Das, ne? Vor 2-3 Jahren rauskam, ja. Formel das 1 auch so ich glaube, F1 23 war das, was ich gespielt habe, ja. Von Codemasters, glaube ich. Hat das auch eine Ding gehabt, eine Karriere? Ja, klar. Mit Zwischensequenzen du hast deinen eigenen Fahrer krass gemacht. Ich meine, der hat nur ein paar Presets an Gesichtern gehabt, aber du siehst ja den sowieso nur mit dem Helm. Und ja. Ich finde es halt nur ein bisschen dämlich, dass du von Anfang an dich wirklich ins beste Auto setzen kannst, wenn du möchtest. Also ich bin John Racing, let's go. Ja, ich bin John Superfahrer, genau. Und ich finde es ein bisschen schade, dass du nicht wirklich erst bei einem kleineren Team anheuern musst und über gute Leistungen dann nach ein, zwei Saisons dann vielleicht mal wirklich von, keine Ahnung, Mercedes, von Red Bull oder von Ferrari mal angefragt wirst, ey, na? Sondern dass du dich quasi gleich in eins der Superautos setzen kannst. Das finde ich als einziges ein bisschen schade. Ansonsten spielerisch super, optisch natürlich total beeindruckend. Mein erstes Formel 1 Spiel war das für ein N64, Formel 1 World Grand Prix hieß das. Noch mit Michael Schumacher natürlich, wer hätte es gedacht. Und war auch ein schönes Spiel, war sehr simulationslastig, also da musstest du wirklich es auf die Strecke bringen. Also mit Simulation bin ich nie warm geworden. Ja, du musst halt wirklich die Strecken ein wenig, du musst die Strecken respektieren. Ich meine, ich stelle den Schwierigkeitsgrad für mich immer runter. Mein Bruder ist immer der Racing-Gamer gewesen. Ich muss das verstellen. Ja, du kannst immer den Schwierigkeitsgrad bei Renngames runterstellen. Und, krass. Mir geht gerade so eine Erleuchtung auf, weil ich habe früher immer diese Need for Speed-Teile gespielt. Dass man den Schwierigkeitsgrad runterstellen kann. Wir haben meine Freundin zu mir gesagt, werd einfach besser. Gut, dann habe ich mich Nächte hingesetzt. Bin besser geworden. Nee, also gerade bei Formel 1 Games, es ist halt, dafür, du musst ja immer sehr viele Runden fahren. Selbst wenn du nicht alle Runden fährst, weil das macht so gut wie niemand, weil du teilweise da ja 60 Runden runterbrettern müsstest. Aber selbst dann fährst du ja Minimum 10, 12 Runden. Und das für jede Strecke. Das heißt, ich müsste jedes Mal gucken, dass ich die Strecke auswendig lerne und wann ich bremse und alles. Nein, danke. Und dafür bin ich nicht investiert genug. Ehrlich gesagt. Verständlich. Ich meine, ich verstehe das, wenn man sich da reinbeißt und wirklich jede Kurve persönlich kennt und weiß, wie man sie nimmt und wie man sie auch scharf nimmt. Das ist natürlich total beeindruckend, aber ist halt nicht mein Cup of Tea. Ich will einfach nur auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad relativ cool fahren. Das war's. Im Gegensatz zu Arcade-Racern, um da mal überzuschwenken, und von Markus schon erwähnten Need for Speed. Oh, wobei ich da tatsächlich das Rennen, warum war ich so schlecht? Ich habe am Anfang nie wirklich das Rennen fahren machen wollen. Ich wollte immer die Autos haben. Ich wollte an den Autos rumbasteln, rumschrauben, umfärben. Das kam mir erst mit Underground. Vorher kam ja Hot Pursuit. Ja, mit Underground habe ich aber angefangen. Tatsächlich. Ja, wir können aber wirklich alle sagen, dass Need for Speed Underground 2 einfach der Highpoint von Need for Speed war. Und auch geblieben ist. Es gibt kein besseres Need for Speed Game, sorry. In meinen Augen ich finde, ist dass Underground Most 2 Wanted als Spiel besser Most ist. Wanted aber fand ich jetzt auch geiler. Aber Underground 2 ist natürlich der Tuning-Overload gewesen. Absolut, aber ja. Als Spiel war Most Wanted Bestes. Besser, meiner Meinung nach. Aber okay. Underground 2, ganz klar, was das Tuning angeht. Ich glaube, ich habe in keinem Teil so viel Zeit in der Garage verbracht. Ja. Also was mich direkt gecatcht hat, ist, als ich das Spiel gestartet hat und ich hörte sofort Riders on the Storm von Snoop Dogg. Fangen wir mit Underground an. Fuck. Das ist so gut. Underground 1 hatte ja noch und Underground 1 war ein absoluter Gamechanger damals. Hat komplett hier den Hype von Fast and the Furious mitgenommen. Also es kam genau im richtigen Moment. Aber beide. Richtig genau gut. Im richtigen Moment. Ja. Wo alle gerade total fasziniert waren von, weißt du, als es bei Fast and Furious noch um Autorennen ging. Und ist lange her. Ja, jetzt springen die damit ins Weltall, ja, Wahnsinn. Ja, fuck off, Alter. Und es war halt, du hast diesen coolen Soundtrack, du hast in den Menüs hast du immer so Hip-Hop gehabt, wenn du an deinem Auto rumgeschraubt hast. Und auf der Rennstrecke hast du halt immer sehr harten Rock gehabt. Also es war schon nicht mehr Rock, das war wirklich Heavy Metal, der da lief. Und das hat dich immer nach vorne gepeitscht. War das Most Wanted mit dieser bescheuerten Story? Mit den echten Schauspielern, die sie da eingescannt hat? Ja. Oder ich meine, das hatten alle drei Teile, aber Most Wanted hat das wirklich... Hat da auf die Spitze getrieben gehabt. Weil bei Underground 1 und 2, da hast du immer so kleine Sequenzen gehabt, wo sie mal 3-4 Sätze gesagt haben. An Underground erinnere ich mich aber an nichts, was außerhalb der Garage war. Doch, du hast 2-3 gehabt, aber es war nicht der Rede wert, was Zwischensequenzen anging. Aber Most Wanted ist genau das, was Stefan gerade sagt. Du hast diese ganzen Schauspieler, die da total schlecht eingescannt waren in so einen halben Cell-Shading-Look. Ja, ja, vor so einem richtig ekligen Greenscreen, ich erinnere mich. Ja, ja, und da hast du halt diesen... Furchtbar. Da hast du halt Razer gehabt, der dein Auto manipuliert hat und es dir so abgenommen hat. Dein BMW M3 GTR. Ja, ich weiß bis heute, welches Auto das ist. Und vorher hast du ja auch noch den Polizisten gehabt, Sergeant Cross, der dir den dicken Kratzer in dein Lack gemacht hat, wo er dich das erste Mal trifft. Stimmt, ja. Oh. Wo er dann, hey, du hast da was an deinem Auto. Und läuft außen rum, denkst du. In Underground 1 und 2 hast du einfach nur diese Underground-Rennen gehabt, wo es immer dunkel war, weil sie ja immer nachts gefahren sind. Mhm. Und in Most Wanted, da hast du ja die Weiterentwicklung der Open World von Teil 2 gehabt. Aber da war es wenigstens auch mal hell zwischendurch. Was ich ganz cool fand. Und storybedingt mochte ich das Progress-System mit der Blacklist halt. Dass du halt Fahrer um Fahrer besiegen musstest, bevor du oben ankamst. Und jeder aus dieser Liste hat so eine Mini-Persönlichkeit, nenne ich es mal, gehabt. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber man erinnert sich doch noch grob an alle. Hier an die Blondine, die ja ausgerechnet die Blondine fährt den Mustang, das weiß ich bis heute. Ja. Oder da hast du halt, der hieß Baron, also ein Baron, und der fährt natürlich den Porsche. Ja, ist total lustig. Und du hast da die Mischung aus, da war halt bei Most Wanted war halt die Polizei wieder da, wieder zurück. Und da hast du halt diese ganzen Verfolgungsjagden gehabt und auch so GTA-mäßig mit Fahndungsstern. Das war richtig cool. Also Most Wanted hat halt eine sehr standardmäßige Story erzählt, sondern einfach nur Rache. Ja, du wolltest einfach nur dein Auto wieder haben. Du willst einfach nur dein Auto wieder haben, ja. Und aber auch wieder diese Mischung aus dem Soundtrack. Du hast wieder diese coole Chill-Mucke in der Garage gehabt und wieder diese, was alle drei Spiele vereint, mega krasse Mucke bei den Rennen. Ja, absolut. Also das hat mir echt am meisten Fun gemacht, tatsächlich. Der Nachfolger davon war noch Carbon, der so hat halt noch versucht, hier Tokyo Drift mitzunehmen, wo du diese Bergdrift-Rennen machen musstest. Ja, Tokyo Drift war schon ein Scheißfilm. Ja, Tokyo Drift war echt gar kein mal so guter Film. Reden wir nicht drüber. Nein, reden wir nicht drüber. Nee, wie furchtbar. Gesagt, Carbon war halt so, aber es war noch ein okayes Spiel. Und danach kam halt der große Absturz. Ja, danach ging es halt leider steil bergab. Steil bergab. Es gibt immer noch Games, die werden noch immer heute noch Tage veröffentlicht. Ich glaube, das letzte, ich weiß gar nicht, wie ist das letzte? Dieses bunte, das jetzt auch ein PS Plus kurz war. Ich hab Unleashed, das war auch relativ unbeeindruckt. Was ich gespielt habe, aber auch früher, wie bescheuert, ist Burnout 2. Oh ja, Burnout mit dem 3 Crash-Modus, Alter. Das beste Burnout ist Burnout 3 Takedown. Danach gibt's kein gutes Burnout mehr. Burnout Paradise war eigentlich auch nicht schlecht. Aber es war nicht mehr so gut wie 2 und 3, definitiv nicht. Es war kein Burnout 3 Revenge. ich liebe Burnout. Die Takedowns, absolut. Alter, und ja, mein Lieblings war der Crash-Modus, wo ich in diese Autos reinfahren muss, je mehr Geld du machst, je mehr Crash, je mehr Geld. Es sah so geil aus. Und diese Karambolage, die du gesagt, dabei auslösen konntest, ja, war so geil. Ich habe immer gesagt, zum Glück habe ich meinen Helm auf, ansonsten wäre mir was Ernsthaftes passiert. Markus, hast du die Burnout-Games jemals gespielt? Nee, tatsächlich nicht. Echt nicht? Ah! Nee, was ich in so einer Art gespielt habe, war irgendein Demolition Derby. Flatout wahrscheinlich. Flatout, ja, genau. Flatout war cool. Flatout war richtig cool. Flatout hatte dieses, was ich am Flatout geliebt habe, war dieses Zerstörungssystem von deinen Autos. Das habe ich geliebt. Ist auf den Punkt kaputt gegangen und die Ragdoll-Physik von den Stuntfahrern, das war cool. Ja, bei Flatout habe ich mich zum ersten Mal so richtig gefühlt, als könnte ich auf Konsole auch wirklich Auto fahren, so wie es geplant ist vom Spiel. Ah ne, Crash Dummy ist das Wort, was ich eben gesucht habe, sorry. Ja genau, weil es explodiert ist. Weil es irgendwann explodiert ist. Das war ziemlich geil, das erinnere mich auch noch dran. Ja, da waren die Autos, waren richtig schön schwer. Du hast auch diese Crash Derbys gehabt, wo du gegenseitig crashen musst. Das war cool. Das war ein richtig cooles Game. Ja, da gab es noch Stunt. Kennt ihr das Stunt noch, wo du als Stuntman so Stunts machen musst? PS2? Ich glaube, ich habe da irgendwann mal eine Demo gespielt, aber ich weiß es nicht mehr. Es ist ein richtiges Trash-Game, das erinnere ich mich noch. Carmageddon, ich habe nie in Carmageddon gespielt, ich weiß nur, dass... Wir haben noch den großen Konkurrenten, leider untergegangenen Konkurrenten von Underground vergessen, nämlich Midnight Club von Rockstar. Stimmt, davon gab es drei zwei Stück. Teile? Drei Stück, glaube ich, ne? Und danach nie wieder einen. Leider nicht, weil die waren sackschwer. Also die waren wirklich sackschwer. Also wenn du da weiterkommen wolltest, da musstest du wirklich alles aus deiner Kiste rausholen. Aber es war auch richtig gut gemacht und du hattest den Vorteil, dass du ein bisschen freier über die Strecke fahren konntest und selber Abkürzungen suchen konntest. Das war ziemlich nice. Aber es hat halt nicht den Charme gehabt und es war halt viel schwerer. Absolut, ja, das habe ich auch gehört. Aber Midnight Club, wie gesagt, vor allem Midnight Club 3 Dub Edition kann ich jedem empfehlen, der richtig geiles Tuning-Rennspiel möchte, ob man, keine Ahnung, Underground und Most Wanted ein, zwei Mal so oft durchgespielt hat. Wenn man mehr so auf Rallye steht, die alten Colin McRae Rallyes. Colin McRae ist ja der ist, glaube ich, verstorben. Immer grafisch top-notch gewesen seiner Zeit. Ja, Colin McRae war, der ist gestorben im 2007. Das war ein cooler Rallye-Driver. Ich habe eins hier für die PlayStation 2. Das habe ich damals gespielt und das habe ich mir aus Nostalgie nochmal gekauft. Weil ich damit, weißt du warum? Mhm. Weil es abartig hübsche Schneelevel hatte für den PlayStation 2. Nee, ich sag ja, die Colin McRae-Spiele waren mitunter so neben so den Flagship-Titeln wie jetzt God of War zum Beispiel, waren das immer so dieses, wenn du sehen wolltest, was die, was deine Konsole grafisch leisten kann, hol dir Colin McRae, Alter. Weil die sahen immer so gut aus. Ich meine, ich bin scheiße in Ready-Spielen, aber die Grafik, holy moly, Alter. Ich auch, ich bin absolut scheiße in Rallye Games. Aber das da gab es immer zwei Gradmesser, Colin McRae und. Ach komm, sag schon. Gran Turismo. Gran Turismo, ja. Das ist aber. Gran Turismo ist aber auch. Pure Simulation. Die aber komplett an mir vorbeigegangen, das war ich realistisch. An mir auch. Nicht mal. Komplett. Ich auch nicht. Markus, hast du Colin McRae gespielt oder so realistische Racer oder auch mehr so der Arcade Racer? Ich überlege gerade. Ich glaube, irgendwie Rush Rally ist noch das nächste, was rankommt, oder? Ist das so ein realistisches Ding? Lass mich mal gucken. Rally klingt mehr so. Ja, könnte sein. Sagt mir aber auch nichts. Habe ich auch noch nicht gehört von. Während Markus schaut, schmeiß ich noch mein letztes Racing-Game so mit in den Ring, nämlich Race Driver Grid für die 360. Race Driver Grid sagt mir sogar was, ehrlich gesagt. Das ist so ein halb Arcade, halb realistisches Rennspiel gewesen. was sich cool gesteuert hat, was war ein richtig cooles Racing-Game. War jetzt nichts, wo ich sage, Alter, da hast du was verpasst, spielst unbedingt. Aber es hat ein Feature, was es über alle Rennspiele hebt. Nämlich, dass du am Anfang deinen Namen angeben konntest und das Spiel dich immer mit deinem Namen begrüßt, wenn du zurück ins Hauptmenü kommst. Also, hallo Jürgen. Also hallo, wenn du das Spiel startest, dann spricht dich deine Managerin immer an. Hallo Jürgen, willkommen zurück. Und ganz ehrlich, das fand ich super charmant und ich find's irgendwie schade, dass das nicht mehr Spiele machen. Ja, es gibt, Grid war richtig gut, da erinnere ich mich noch, ja. Es gab Legends, soll ganz gut gewesen sein. Hatte, glaube ich, die beste Story von den ganzen Racing Games, soweit ich gehört habe. Forza, von dir eben schon erwähnt, der direkte Konkurrent von Gran Turismo. Ja. Also ich rede jetzt nicht von Forza Horizon, sondern von Forza selbst. Wir haben eine der größten Reihen vergessen, die komplett verstorben ist, und zwar Driver. Ah, stimmt ja. Mit seinem legendären Tutorial damals. Ich bin Driver heute noch in der Garage. Ich bin dann Rennspiel. Ich dachte immer, das ist ein Story-Game gewesen und ich bin nur aus dem Tutorial nicht rausgekommen. Wir stecken heute alle noch in der Garage fest, kein Problem. Da bin ich nie rausgekommen. Ich dachte tatsächlich, Driver ist ein Story-Game. Nein, das ist schon mit ein Rennspiel. Es ist Racing. Es ist ein Racing-Game. Das hat sich erst mit den späteren Teilen hat sich das so mehr zu. Da wollten sie plötzlich GTA werden. GTA-Klon entwickelt. Ja, und es hat ja mit Teil 3 vor allem. In Teil 2 konntest du auch schon aus dem Autos aussteigen, das weiß ich noch, auf der PlayStation 1. Ja, war richtig clunky. Und in Teil 3 war es einfach nur noch ein GTA-Klon. Und Teil 3 war absoluter Garbage. Es war so scheiße. Und dann haben sie ja nochmal mit den einen Teil probiert, wo du on the fly die Autos wechseln konntest. Weil der Hauptcharakter aus irgendeinem Grund als Geist irgendwie alle anderen besetzen kann, was total bescheuert war. Und das war der beste Teil der Reihe. Ja, du konntest halt random bei einer Oma reingehen oder so. Das war schon so abgefahren, ja. Das war der beste Teil der Reihe. Absolut, 100%. Der war so gut. Der war vor allem random, ja. Aber ja. Ja, aber ich glaube, danach kam kein Teil mehr, oder vertue ich mich da? Das war es der gab, Fünfer, vorher gab es. Es gab San Francisco und da vorher gab es noch einen. Da hast du in den 70ern gespielt und dann später in noch anderen, ich glaube in den 2000ern. Es gab mehrere. Es gab Driver, Driver 2, Driver 3, Driver Vegas, das war ein Android-Game, Parallel Lines war's. Da hast du in 70ern gespielt und in den 2000ern und später. Wo du gerade noch die 70er erwähnst, es gab noch Starsky und Hutch ein Videospiel, das war furchtbar. Das war überraschend charmant. Geiles Game, aber es war charmant. Und dann halt das letzte wirklich große Gute war halt San Francisco. Das war so gut, weil du wirklich diese Prämisse alleine schon bescheuert, dass du von Auto zu Auto springen konntest. Das war einfach nur dämlich. Mhm. Aber es war wirklich cool. Es hat Spaß gemacht, weil es so abgefahren war. Was Neues war. Das war wirklich ein gutes Driver-Game, das erinnere ich noch. Kennst du dich noch? Es gibt ein Driving Arcade Racing Game mit Vin Diesel. Ja. Das ist absoluter Schrott. Ja, aber das hieß nicht Driver, das hieß doch irgendwie anders. Das hieß irgendwie anders. Irgendein Racing Game mit Vin Diesel, warte mal. Oh, ich weiß genau, welches das ist. Irgendwas mit S, glaube ich. Racing Game mit Vin Diesel. Wheelman. Wheelman war es. Oh Gott. Wheelman. Boah, das war komplette Rotze. Das war sogar von ihm mitentwickelt, glaube ich. Ja, ja, eins seiner Games, die er entwickelt hat, richtig. Absolut. Es gibt nur ein gutes Vin Diesel Game. Nur ein einziges. Und das ist Riddick. Das ist Riddick. Escape from Butcher Bay. Das ist Riddick. Richtig. Das ist absolut wahr. Und da ist auch nur nur das erste Drittel gut, solange du im Gefängnis bist. Danach ist es scheiße. Ja, richtig. Markus, hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja, es scheint ein realistischer Racing-Simulator zu sein. Also was doch so ein Racing-Ding, okay. Ja, vergleichbar mit Dirt Rally. Oh ja, die sind auch ganz gut gewesen. Die haben sie dann, ich glaube, die sind dann nach den Colin McRae Rally sind die dann zu Dirt Rally geworden. Dirt Rally war noch cool, das habe ich damals gespielt gehabt, den ersten. Der war noch richtig gut. Der Dirt Rally war gut. Da erinnere ich mich auch noch dran. Dirt Rally war gut, ja, das hat auch Fun gemacht gehabt, ja. Ansonsten, du hast halt, es gibt eine Quatzel-Trazillion Games. Wir haben noch ein cooles vergessen. Star Wars Episode 1 Racing. Voll, yes. Ist Episode 1 Pod Racing, ja. Er ist eins der besten Racing. Es gibt sogar noch einen Teil für die PlayStation 2, aber den habe ich nie in die Finger gekriegt. Oder PlayStation 1. Kann ich auch nichts so zu sagen, habe ich nie nicht gespielt. Aber der erste Teil ist richtig nice. Ich finde es geil, dass sie einen neuen angekündigt haben, der irgendwann kommen soll. Das ist einfach vielleicht nur, doch der alte. Der alte hat so einen Charme, weil es einfach so cool ist. Ja. Und auch diese Geräusche. Die ja, vor allem, war ein relativ gutes Racing-Game, ja, mit hoher Geschwindigkeit. Ja. Du hast auch wirklich die Unterschiede bei den Podracern gespürt, finde ich. Echt? Ja. Ja, ja. Die haben das sich hat mega Spaß gemacht. Gesteuert, aber es war halt der Charme. Nee, du merkst, ob du jetzt den leichten von Anakin genommen hast oder ob du den schweren von Sebulba gefahren bist, das hast du schon gemerkt. Ja, jetzt das jetzt hat nicht immer Spaß gemacht. In unauslotbaren Tiefen, aber du hast es gemerkt. Und es hat immer Spaß gemacht, den kleinen Jungen in die Ecke zu drängen, dass er explodiert. Das fand ich super. Das habe ich immer gern gemacht. Also wer würde sowas tun, ihr bösen, bösen Videospiele? Aber wie gesagt, absolut. Auch ein unglaublich charmantes, cooles und tatsächlich überraschend potentes Game gewesen. Ja. Die Trackmania Games, habt ihr die gespielt? Ich nur den ersten tatsächlich, Trackmania. Nee, leider nicht. Nee. Das war ein Funracer einfach nur. Du bist einfach nur durch die Gegend geheizt auf riesengroßen Strecken, die du selber bauen konntest. War ganz nett. Ja, von Namen her kenne ich es. Das konntest du auch richtig anspruchsvoll gestalten, aber ich habe es halt nie gespielt. Ja, war ganz nett gemacht, das auf jeden Fall. Wipeout hat man schon erwähnt, das sind auch so halt. Ja, ist das Gegenstück zu F-Zero Racing gewesen. Zu F-Zero gewesen, richtig. Gibt's auch immer noch. Und das war es eigentlich wir haben definitiv Tricks. Sehr viel mehr Sport getrieben, als wir dachten. Ja, richtig. Oh, also komme ich schon ins Schwitzen davon. Oh ja. Ja, ohne Witz, ich schwitze mir einen ab, das ist Katastrophe. Gott sei Dank gibt es Videospiele, wie gesagt, wo wir unsere Träume ausleben können, die wir in der realen Welt machen. Ja, deshalb Sport, hat ja Jürgen Wier schon so oft die Weltmeisterschaft als Fußballer gewonnen, dass es im realen Leben nicht mehr tun muss. Ich habe schon so viele Autos Rott gefahren, dass es im realen Leben das mir zu teuer wäre. Nein, ich bin ja genauso wie jeder andere. Wenn mein Knie mitgemacht hätte, wäre ich ja auch Profifußballer geworden. Ja, ja genau. Wenn ich einen Führerschein gemacht hätte, wäre ich auch Profirennfahrer. Nee, ich liebe das. Man kennt immer diesen einen Typ, der sagt, ja, wenn ich damals nicht diese Verletzung gehabt hätte, wäre ich Profi geworden. Ja genau, sagte er und öffnete sein fünftes Bier, während er seinen dritten Hotdog isst. Hervorragend. Tja. Da waren die Talentscouts bei uns bei der D-Jugend, ja? Ja, genau. Ich habe dafür so viele Fußballmannschaften gemanagt, dass ich keinen Fußball mehr gucken muss in meinem Leben. Verstehe ich, fair. Verständlich. Ja, nice. Da würde ich sagen, ich danke euch, Freunde, dass ihr mir einfach mal so über random Sport bzw. Rennspiele gequatscht habt. Jederzeit. Wir machen auf jeden Fall einen extra zu Fighting Games, das habe ich jetzt beschlossen. Yes! Dann müssen wir Mortal Fighting Games aber gerne mit Beat'em-Ups kombinieren in dem Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich danke euch. Gerne. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich wie immer. Macht was immer ihr wollt. Aber spielt ruhig mal, geht ruhig mal raus und spielt auch mal da Sport. Ist auch okay, glaube ich. Die Grafik sackt und das ist ein Free-to-Play-Modell. Furchtbar. Für jeden Scheiß musst du zahlen. Katastrophe. Alles klar. Macht's gut. Bye-bye.